Ich liebe dich. Hallo? Was? Es gab einen Militärputsch. Winter im Nimmensland. Radio Contrabanda FM 91.4. Radio Libre de Barcelona. Nimmensland. Contrabanda FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Im Tross der Räuberhorden ziehen die Gerichte. Wenn der Unschuldige erschlagen ist, sammeln sich die Richter über ihm und verdammen ihn. Am Grab des Erschlagenen wird sein Recht erschlagen. Die Sprüche des Gerichts fallen wie die Schatten der Schlagmesser. Ach, das Schlagmesser ist doch stark genug. Was braucht es als Begleitbrief das Urteil? Sieh den Flug, wohin fliegen die Aasgeier? Die nahrungslose Wüste vertrieb sie. Die Gerichtshöfe werden ihnen Nahrung geben. Dorthin fliehen die Mörder. Die Verfolger sind dort in Sicherheit. Und dort verstecken die Diebe ihr Diebesgut, eingewickelt in ein Papier, auf dem ein Gesetz steht. Bertolt Brecht. Ono kantem ke neshinim der evomen oto Beto nakhshom, beto suret, beiki jom men oto Men oto bi, men oto jam shavim el ser zog خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören. Baby, seit du fort bist, geh ich kaum noch raus. Besonders deine Gegenweile ich. Nur selten treffe ich deine Freunde. Die fragen mich, was ich jetzt tue. Was soll ich denn schon tun ohne dich? Ich atme aus. Setze einen Fuß vor den anderen. Bis ich alles tat, was geschehen ist, kapier. Ich atme ein, ich atme aus, nehme einen Tag nach dem anderen, bis ich endlich weiß, dass du wieder kommst zu mir. Ich lebe von Erinnerung, sie bringt mich durch den Nacht. Geh alles nochmal durch von Anfang an und bleibe in der Hoffnung. tust vor den anderen, ja, bis ich endlich weiß, dass du wiederkommst zu mir. Niemandsland Geschichte. Für Vaterland, Kaiser und Islam. Deutsche Spezialeinheiten kämpften zwischen Bagdad und Teheran Seite an Seite mit muslimischen Dschihadisten. Neue Quellen erhellen ein unbekanntes Kapitel des Ersten Weltkriegs. Im letzten Kapitel von Niemandsland Geschichte hatten wir geschildert, wie der Militäragent Oskar Niedermayer in einer geheimen Expedition nach Afghanistan unterwegs war. Er sollte die dortigen Schiiten dazu bewegen, gegen England auf der Seite des Deutschen Kaiserreichs in den Ersten Weltkrieg einzutreten. Heute möchte ich einen anderen Agenten vorstellen. Sein Name ist Fritz Klein. Es ist Januar 1915. Fritz Klein ist Militäragent seiner Majestät des Kaisers, Wilhelm II. Er befindet sich bereits 3 Wochen auf einer Flussfahrt auf dem Euphrat unter der mesopotamischen Wintersonne. Seine offizielle Mission: Sprengung der britischen Ölpipeline am Persischen Golf. Den anderen Auftrag erteilt er sich selbst: das britische Empire in Brand zu setzen. Dazu aber braucht Fritz Klein Unterstützung, die ihm Berlin nicht geben kann. Also bricht er auf zu einer eigenmächtigen Expedition, lässt seine Spezialeinheit umsteigen vom Schiff auf Pilgerwagen. In klapprigen Kutschen machen die 6 Deutschen und ihre einheimischen Begleiter sich auf den Weg nach Kerbala im heutigen Irak, zum heiligen Wallfahrtsort der Schiiten. Sie wären die ersten Europäer, die von den religiösen Oberhäuptern dieser 2. Konfession des Islam nach den Sunniten überhaupt nur empfangen würden. Klein aber hofft, dass er die Ayatollahs zudem überreden kann, den Heiligen Krieg auszurufen. Also ein Rechtsgutachten zu erstellen, eine Fatwa, die alle Schiiten zum Dschihad verpflichtet, und zwar auf der Seite Deutschlands. Muslimische Mujahidin neben preußischen Offizieren, schwarze und grüne Banner mit dem Bekenntnis zu Allah, neben der Reichskriegsflagge mit dem Kreuzrittersymbol, eine Vision aus Absurdistan, nicht ganz. Die Welt des Orientagenten Fritz Klein, Anfang 1915. Im Ersten Weltkrieg helfen 800 deutsche Militärberater und mehr als 25.000 deutsche Soldaten den Türken. Die Türken ihrerseits binden starke britische und russische Kräfte, was das deutsche Heer an den europäischen Fronten entlastet. In Persien, heute Iran, das an das Osmanische Reich grenzt, haben sich die Russen im Norden und die Briten im Süden festgesetzt. Perser und Türken aber finden nicht zueinander, nicht einmal gegen die gemeinsamen Feinde aus Empire und Zarenreich. Zu tief ist die Kluft. Die schiitischen Perser akzeptieren die sunnitischen Kalifen in Konstantinopel nicht als Autorität, sondern nur ihre eigenen obersten Gelehrten, wie die in Kerbala. Deswegen muss Major Klein jetzt dorthin, nach Kerbala, 80 Kilometer südlich von Bagdad. Denn er hat eine Vision: mit Hilfe der schiitischen Mullahs den Heiligen Krieg in Persien entflammen, eine islamische Umwälzung in Gang setzen, die auf Afghanistan und schließlich sogar auf Indien übergreift und damit auf das Herz des britischen Empire. Musik. Allerdings haben die Briten Ähnliches im Sinn, nämlich die unter osmanischer Herrschaft stehenden Araber aufzuwiegeln und damit den Verbündeten des Deutschen Reiches zu schwächen. Ihr Mann für diesen Job heißt Thomas Edward Lawrence, der als Lawrence von Arabien zur Legende wird. Sein Gegenspieler auf deutscher Seite hingegen, Fritz Klein, wird in Vergessenheit geraten, obwohl militärisch kaum weniger erfolgreich als Lawrence. Neue Quellen, aufgetan von dem Historiker Veit Felske, werfen nun erstmals Licht auf die deutschen Kommandoaktionen im Orient. Es ist ein unbekanntes Kapitel des Ersten Weltkriegs, das Felske aufschlägt, und es handelt von einem anderen Krieg, mit gänzlich anderen Protagonisten als vor Verdun oder an der Marne. Klein und Lawrence sind keine schneidigen Militärs. Sie erscheinen eher wie aus der Zeit gefallene Abenteurer, sind Romantiker, Saboteure, Visionäre. Die geheime Mission in Kerbala verläuft nach Plan. In einem Saal erwarten uns etwa 20 würdige Herren, so Fritz Klein. Ihre grünen und schwarzen Turbane kennzeichnen die Nachkommen des Propheten. Weiße Musselinturbane, oft wohl aus 20 und mehr Metern Stoff kunstvoll gelegt, die geistlichen Oberhäupter. Unter ihnen Scheich Ali, der geistige Führer, der das göttliche Recht auszulegen und anzuwenden hat, mit einem wunderbaren Vollbart, wie ihn der Prophet getragen haben soll. Er erwies sich als ein Mensch von bezaubernder Liebenswürdigkeit. Den Deutschen werden große Ehren zuteil. Adjutant Stern bekommt von Ali höchst eigenständig besonders schöne Hühnerbeinchen in den Mund gesteckt. Und später salutieren Klein der Christ und Stern der Jude vor dem Grab Husseins, des von den Schiiten hochverehrten Märtyrers. Schon bald frohlockt Fritz Klein: Die Verhandlungen über die Erhebung der Schiiten für die Sache des Heiligen Krieges nehmen einen raschen und günstigen Verlauf. Was auch daran liegt, dass Kaiser Wilhelm sich schon vor dem Krieg zum Paten der Muslime ausgerufen hat. Auf einer Orientreise gibt Wilhelm den Freund der Mohammedaner. Er lässt die Hedschasbahn bauen, die Pilger die Fahrt nach Mekka erleichtert. Die schiitische Geistlichkeit will dem Schah in Teheran nun ein Ultimatum stellen und ihn zum sofortigen Eintritt in den Krieg gegen Russland und Großbritannien bewegen und darüber hinaus alle Gläubigen zum Heiligen Krieg an der Seite Deutschlands verpflichten. Unter denjenigen, die im Dschihad den Tod finden, das Paradies versprochen ist, hofft Klein auf Heerscharen hochmotivierter Kämpfer. Wer ist diese vergessene Figur auf dem Schachbrett der Weltgeschichte? Fritz Klein, 1877 geboren, entstammt einer Unternehmerfamilie im Siegerland. In der Schule erweist er sich als Totalausfall, dafür ist er an den Tischen der Spielcasinos erfolgreich. Mit dem gewonnenen Geld gönnt er sich ein Globetrotter-Dasein. Welterfahrenheit und finanzielle Unabhängigkeit ebnen ihm einen Weg in den diplomatischen Dienst, mit Stationen in Rio, Kairo und Teheran. Im Ersten Weltkrieg erlebt Klein an der lothringischen Front, wie sein Regiment vernichtet, wieder aufgefüllt und erneut total vernichtet wird. Als psychisches Wrack schleppt er sich aus dem Gemetzel der Westfront und bewirbt sich um ein Kommando im Orient, einer Weltregion, die er kennt und für die er schwärmt. Der Generalstab beruft ihn zum Führer eines Kommandos, das die britische Pipeline am Persischen Golf sprengen oder die Besetzung der Ölfelder vorbereiten soll. Im November 1914 bricht seine 13-köpfige Spezialeinheit nach Konstantinopel auf. 82 Mann werden sie später sein, mit Hilfstruppen schließlich bis zu 400. Über Aleppo reist Kleins Vorauskommando zum Euphrat. Bagdad wird Major Kleins Dienstsitz. Kleins Adjutant Edgar Stern, im Zivilleben Journalist von Beruf, vertreibt sich die Zeit mit Schreiben, etwa über das Kinoprogramm in Bagdad. Deutschland, Deutschland über alles und Heil dir im Siegerkranz bilden die musikalische Untermalung zu deutschen Kriegsfilmen, die jedes Mal begeistert mit tiefen Kehllauten des Entzückens vom Publikum begrüßt werden. Er liefert Kriegsberichte von der britisch-türkischen Front, die beklemmend aktuell wirken. Das geheimnisvoll schöne Bagdad ist mausetot, seit vor der Stadt die Kanonen donnern, Flugzeuge abgeschossen werden und moderne Truppen in Schützengräben kämpfen. Jedoch wird Klein von der Realpolitik überholt. Türkische Einheiten marschieren in Persien ein. Klein ist außer sich über diese blödsinnigen Eroberungsgelüste. Er erkennt, dass die Türkei Pläne in Persien verfolgte, die den deutschen Absichten zuwiderlaufen. So entscheidet er kurzerhand, ohne türkische Genehmigung zu den persischen Ölfeldern aufzubrechen. Wir gehen auf eigene Rechnung und eigene Gefahr. So gern wäre Klein selbst gegangen, kann aber Bagdad nicht verlassen, ohne Verdacht zu erregen. Er übergibt das Kommando der waghalsigen Aktion an einen Vertrauten, Leutnant Hans Lües, preußischer Gardeschütze und Ingenieur, im Zivilleben archäologischer Grabungsleiter mit guten Arabischkenntnissen und Verständnis für die Kultur der Region. Es gelingt Major Klein, der türkischen Armee ein Kommando unter Leutnant Lües als Berater unterzujubeln. Seine Aufgaben werden Lües direkt an die persische Grenze führen, in Reichweite der britischen Pipelines, die er, so der geheime Befehl von Major Klein, sprengen soll. Die Botschaft der USA in Teheran registrierte zu dieser Zeit: Seit Kriegsausbruch arbeiten deutsche Agenten hier so erfolgreich, dass die Massen entschieden pro-deutsch eingestellt sind. Deutschland sieht seine Chance, auch ein Stück vom persischen Kuchen abzubekommen. Nach Kriegsende vielleicht sogar Besitzer der Ölquellen am Golf zu sein. Zu verlockend ist diese Aussicht. Also losschlagen. Am 22. März 1915 überquert das Sprengkommando unter Leutnant Lües den Karun-Fluss, 30 Kilometer südlich der Stadt Awaz. Stichflammen erhellen die Nacht. Detonationen hallen von den Bergwänden wider. Auftrag ausgeführt. Auch einheimische Sabotagetrupps werden von den Deutschen erfolgreich auf die Pipeline angesetzt. Und Anfang April sammeln sich mit den Türken verbündete Stammeskrieger, um die Stadt Awaz den Briten zu entreißen. Doch gegen konzentriertes Artillerie- und MG-Feuer verschanzter Truppen haben die Wüstenreiter mit ihren altertümlichen Gewehren keine Chance. Das Sprengkommando um Leutnant Lües wird von einem anderen, ebenfalls übermächtigen Gegner ausgeschaltet. Die Ruhe grassiert und wirft die deutschen Geheimagenten aufs Lager. Die einheimischen Sabotagetrupps gelangen kaum noch ans Ziel, weil die Briten ihre 30 Kilometer lange Pipeline jetzt aufmerksam bewachen. Und die Kampfeslust der Stammesführer und Scheiß schwindet, was wohl mit britischen Geldzahlungen zu tun hat. Dennoch, die Attacken der Sabotagetrupps auf die Ölleitung waren aus deutscher Sicht ein Erfolg. Dem Jahresbericht der Anglo-Persian Oil Company lässt sich entnehmen, dass die Sprengungen mehrerer Sektionen zum Verlust von 320 Millionen Liter Rohöl geführt haben. Und das zu einer Zeit, da die britische Marine ihre Schiffsantriebe gerade von Kohle auf Öl umgestellt hat. Zudem sind infolge der Anschläge nun große feindliche britische Truppenkontingente an Pipelines und Raffinerien gebunden. Dann, im Herbst 1915, wird Fritz Kleins Traum wahr. Der Marsch nach Persien. Seine eigensinnige Mission nach Kerbala Anfang des Jahres, für die er so sehr gescholten wurde, jetzt erweist sie sich als wertvolle Vorarbeit einer großen Operation, die zu einem Wendepunkt des Krieges werden könnte. Gemeinsam mit den schiitischen Glaubenskämpfern jenseits der Grenze des Osmanischen Reiches soll Major Klein nun gegen die Russen zu Felde ziehen. Diesmal mit Zustimmung des Auswärtigen Amtes, das besorgt registriert, wie Russen und Engländer Fakten schaffen und Persien unter sich aufteilen. Höchste Zeit, den Ersten Weltkrieg nun auch dort im großen Stil zu entfesseln. Man hofft auf 45.000 fanatische Mudschahidin, die in Westpersien zum Kampf bereitstehen. Jetzt ist Major Klein der Mann der Stunde. Ich bekam den Oberbefehl über ganz Westpersien mit Sitz in Kermanschah. Er gönnt sich eine 50 Mann starke Leibgarde aus Indien in Operettenuniformen. Der Orient ist eben eine Welt der großen Gesten. Das geistliche Oberhaupt von Teheran lässt dem deutschen Kaiser eine muslimische Kriegsfahne überbringen, nicht nur mit islamischen, sondern auch christlichen Symbolen geschmückt, als Willkommensgruß. In der militärischen Realität jedoch türmen sich die Probleme. Wie den Nachschub sichern? Deutschland ist weit weg und braucht selbst alles Kriegsmaterial. Die Gotteskrieger mögen glaubensstark sein, in der Verschiedenartigkeit der Gewehrmodelle und der Munition aber erkennt Klein ein kaum zu lösendes Problem. Eigentlich müsste seine Truppe komplett neu und einheitlich ausgerüstet werden, aber die Kriegskasse ist chronisch leer. Klein erweist sich erneut als Agent wie aus dem Abenteuerroman. Durch Beschlagnahmung russischer und englischer Banken und Konsulate, in denen wir uns alle gefundenen Werte aneigneten, brachten wir bedeutende Summen zusammen. Wir lebten vorübergehend regulär von Bankraub und hatten zum Öffnen von Tresoren ein eigenes Sprengkommando, die Geldschrankknacker, organisiert. Lagerhäuser werden geleert, kostbare Teppiche in Bagdad auf dem Markt verhökert. Der Zweck heiligt die Mittel. Kleinstruppen sind erfolgreich. Zunächst jedenfalls. Am 19. Dezember nehmen sie den Russen Hamadan ab, die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Nur zwei Tage später besetzen sie den 80 Kilometer nördlich gelegenen, strategisch wichtigen Aveh-Pass. Der Dezember hat uns ruhmvolle Tage gebracht, resümiert Klein. Viel Kriegsmaterial fiel in unsere Hände, darunter einige Maschinengewehre. Und plötzlich scheint das Fernziel greifbar. England durch die Bedrohung Indiens zum Frieden zu zwingen. Man darf ja noch träumen. Es dauert allerdings nicht lange, da haben die Russen sich auf die neue Situation eingestellt. Sie rücken nun mit starken Kräften aus ihrem Hoheitsgebiet im Norden Persiens südwärts und nach Westen vor. Nach schweren Kämpfen müssen Kleins Kontingente sich zurückziehen und die gerade eroberten Gebiete wieder aufgeben. Ein Fiasko bahnt sich an. Drei türkische Bataillone müssen ihm zu Hilfe eilen, was er unbedingt hatte vermeiden wollen. Und die Stammeskrieger? Bei der ersten Feindberührung verabschiedeten sie sich aus der Kampfeszone, nicht ohne die mit viel Mühe organisierte Munition mit in die heimischen Berge zu führen. Das bittere Fazit des Kommandanten: Ihr heiliger Krieg war nur ein scheinheiliger Krieg. Klein steht in den Augen der Generalität nun wieder als verantwortungsloser Abenteurer da. Am 1. Januar 1916 muss er sein Oberkommando abgeben. Er beantragt die Versetzung nach Europa. Für den Rest des Krieges dient er in wechselnden Funktionen, auch als Kommandeur eines Eliteverbandes. Aber Beförderung, Anerkennung, Orden? Fehlanzeige. Hellsichtig analysierte er. In der Praxis war die Mission nicht lebensfähig, da sie weder Geld, Munition, Transportmittel noch deutsche Truppen mitbrachte und so in allem auf die Türkei angewiesen war. Aus historischer Distanz erscheint Kleins Mission in milderem Licht. In Westpersien konnte er mit seinen Kriegern große russische Truppenverbände binden und womöglich einen Durchbruch der Russen in den Irak verhindern. Mit der Sprengung der Pipeline hatte er den Briten ökonomisch geschadet und ebenfalls feindliche Truppen beschäftigt, die anderswo fehlten. Es ist ihm gelungen, durch Logistik und Agitation das innere Gefüge des Osmanischen Reiches zu stabilisieren. Er verhinderte, dass die Araberstämme zu Lawrence überliefen. Die Bilanz ist kaum schlechter als die seines britischen Gegenspielers. Nur hatte der als Sieger die besseren Auftritte. Das letztliche Scheitern der Expedition Kleins markiert auch einen deutschen Wendepunkt. Es illustriert, wie alle schwärmerischen Expansionsgelüste des Wilhelminischen Reiches als politische Illusion verpufften. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg sind alle Großmachtsträume ausgeträumt. Deutschlands Platz an der Sonne nehmen andere ein. Fritz Klein stirbt 1958 in seinem Studierzimmer. Edgar Stern, der noch am Entwurf einer zukünftigen Europäischen Union mitwirkt, 1972 in seiner Londoner Villa. Das Vermächtnis der Weltkriegssieger, die auch die Sieger von Bagdad und Jerusalem, von Kabul und Damaskus waren, liegt aber noch immer wie ein Fluch über dem Nahen und Mittleren Osten. Die Briten werden zu Betrügern an den eigenen Verbündeten. Nie hatte London wirklich vorgehabt, den Arabern das im Fall eines Sieges verheißene unabhängige Großreich zu gewähren. Lawrence von Arabien hatte die Lüge unter Schuldgefühlen mitgetragen. Die willkürlichen Grenzziehungen, auf die sich England und Frankreich stattdessen einigen, etwa der schnurgerade Strich zwischen Syrien und dem Irak, sie sind blutige Konfliktlinien geblieben, bis auf den heutigen Tag. Literaturtipp: Die Lesung Niemandsland Geschichte für Vaterland, Kaiser und Islam basiert auf dem Buch Unter Wüstensöhnen, die deutsche Expedition Klein im Ersten Weltkrieg. Der Autor ist Dr. Veit Felske, Direktor des Preußenmuseums Nordrhein-Westfalen. Das Buch ist erschienen im Nikolai Verlag Berlin 2014. قد في ضمن الأقوال والبنين أولويات في ضمن الأقوال والبنين وذن وبغي ومش عارف يطيب وخدوك تسغن بخلن بلجق إيشك بيغي غيان قلن يطيب لين توضم ديدم يا الله ديدم يا الله بغى الخم وخدن قل هو الله اش مرتبة ديدم استغفر الله يا سلقين الوغل دخان مرحبا بكم في برنامج نيمانسلاند كنتمنوا هذا البرنامج يعجبكم نيمانسلاند صوت الحرية أهلي مسلمانو ونندزنا باوزن بي Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und... London and Daventry calling, we now bring... Aquí Estación Radio Barcelona, señores y caballeros, a continuación vamos a retransmitir... Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik. Sie hören das Fred Bird Tanzorchester, Refraingesang, Luigi Bernauer. Hallo, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so send ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Haus und küss ich deinen Mund. So schalte ich die Antenne aus, dann geht's auch ohne Funk. Ja, wir grüßen weltweit. Heute ist der Welttag des Radios. Auf Englisch World Radio Day, kurz Weltradiotag. Am heutigen 13. Februar wird er weltweit begangen. Radio Paris, Mesdames et Messieurs, vous allez entendre maintenant, au clair de la lune, chanté par Monsieur Colpin. Au clair de la lune. Er fand 2012 zum ersten Mal statt. Die Generalkonferenz der UNESCO hat den Weltradiotag in Erinnerung an die Gründung der United Nations Radio am 13. Februar 1946 ausgerufen. Hallo, hallo, ist Radio Budapest. Kedves Hölgyeim, Uraim, hallunk most. Und etwas sehr Schönes, der Beschluss fiel auf der Generalkonferenz vom 3. November 2011 auf Anregung Spaniens. Hallo, hallo, Radio Roma in Napoli. Hallo, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so und so send ich dir Küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause und küsse deinen Mund. so schalte ich die Antenne aus. Dann geht's auch ohne Funk. Weltradiotag. Übrigens, auch in Russland gab es einen und gibt es einen Weltradiotag. Der Tag des Radios ist ein ehemals sowjetischer und jetzt russischer Gedenktag. Er wird seit 1945 jährlich jeweils am 7. Mai begangen und bezieht sich auf die erste erfolgreiche Vorführung einer Funkübertragung am 25. April beziehungsweise am 7. Mai 1895 durch Alexander Popow in St. Petersburg. Wir hier von Niemandsland grüßen weltweit alle Radiohörerinnen und Hörer, alle Radiomacher, Radioaktivisten und Radiofans. Zum heutigen Welttag des Radios. Auch Werner heute im Studio. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, heute kann ich ja dann nicht fehlen, wenn das der WDR ist, der Westdeutsche Rundfunk. Ich wollte sagen, der Welttag, the World, wie heißt das? World Radio Day. WRD, nicht, WRD, Westdeutscher Rundfunk, WDR. Ja, World gut, nur deshalb bin ich eigentlich gekommen heute. Ne? Zum Weltradiotag. Radio ist etwas, das die Kommunikation zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit frei und unbeschwert über Grenzen hinweg ermöglicht hat. Das Radio stand von Anfang an für eine neue Freiheit, die es bis dahin so nicht gab. Kommunikation über Grenzen hinweg war immer das Privileg von Menschen bzw. von Institutionen, die die Macht und die Möglichkeit hatten, die langen Wege zwischen Städten, zwischen Menschen, über Pferde oder Kutschen, Eselskarren, Kamele, nachher Flugzeuge zu überbrücken. Aber das Radio schafft das in Sekundenschnelle über Tausende von Kilometern hinweg. Das Radio war auch immer ein mächtiges Instrument der Propaganda. Denken wir an die Rolle des Radios nicht nur in den Diktaturen und im Dritten Reich, sondern denken wir auch an die Rolle des Radios heute. Ja, wie oft hört man, haben wir im Radio gehört? Haben wir bei Niemandsland gehört? Da muss doch was dran sein. Und richtig, meine Damen und Herren, was Sie hier bei Niemandsland hören, da ist immer was dran. Gut, Freiheit in den Wellen. Libertad en las ondas ist ja auch unsere Parole nach 25 Jahren freies Radio hier in Barcelona und weltweit. Um die Freiheit steht es nicht gut. Im Moment gibt es hier in Spanien eine kopflose, regierungslose Zeit. Regierungslose Zeiten sind allerdings keine herrschaftslosen Zeiten, sondern da zeigt sich erst, wie unnütz und überflüssig oft Regierungen sind. Weil alles läuft weiter. Die Banken laufen weiter, die Geschäfte laufen weiter, die Kriege laufen weiter, die Exporte, die Importe laufen weiter, die Finanzämter funktionieren weiter. Wozu noch eine Regierung? Ein eklatanter Fall von Zensur und von, wie soll man das nennen, von Aggression gegen die freie Meinungsäußerung gab es am letzten Wochenende hier im schönen Spanien. Die Polizei nahm Theaterleute, ein Theaterduo, wegen Verherrlichung des Terrorismus fest. Wegen eines Wortwitzes drohen den beiden nun 7 Jahre Haft. Es gab schon Protestdemonstrationen. Werner, ich weiß nicht, ob du am Mittwoch auf der Plaza San Jaume warst, auf der Protestdemo, und hast da mitgemacht? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, da hinzugehen. Aber das nächste Mal bin ich dann dabei. Gut, erklären wir kurz, was geschehen ist. Mitten in der Vorführung eines Puppentheaters im vergangenen Karneval hat die spanische Polizei am vergangenen Freitag in Madrid die Schauspieler festgenommen. Jawohl. Die Begründung, das Duo Títeres desde Abajo, könnte man übersetzen mit Handpuppen von unten oder Marionetten von unten, soll in dem Stück die Hexe und Don Cristobal den Terrorismus verherrlicht haben. Das Stück richtete sich nicht in erster Linie an Kinder. Einige Eltern hatten aber ihren Nachwuchs zu der Aufführung mitgebracht. In der Geschichte wird ein Richter an den Galgen gehängt. Eingangs hatten wir auch das Lied von Bertolt Brecht, von den Gerichten, dazu passend gebracht. Ein Polizist verkörpert die Rolle des Bösen. Die Hexe erscheint schließlich mit einem Plakat mit der Aufschrift Gora Al-Qaeda. Hochlebe Al-Qaeda, ein Wortspiel mit einer Parole der 2014 aufgelösten baskischen Untergrundorganisation ETA und dem Namen der Islamistenmiliz Al-Qaeda. Wenn die Puppenspieler mit ihrem Stück darlegen wollen, dass die Mächtigen den Terrorismus als Vorwand benutzen, um gegen Dissidenten vorzugehen, dann haben sie ihr Ziel zweifellos erreicht, kommentierte der Chefredakteur des Online-Portals eldiario.es, Ignacio Escolar, den Vorfall. Die Künstler saßen wegen angeblicher Fluchtgefahr 5 Tage in Untersuchungshaft, ehe sie am Mittwochabend vorläufig freigelassen wurden. Festgehalten worden waren sie in den Zellen des Nationalen Strafgerichtshofs, Audiencia Nacional, der für die Verfolgung von Terroristen zuständig ist und in der Vergangenheit immer wieder wegen Foltervorwürfen in der Kritik stand. Jeder, der die Aussage auf dem Plakat der Verdächtigen liest, kann bestätigen, dass mit diesen Worten terroristische Taten gerechtfertigt und auch die Terroristen selbst verherrlicht werden. Das erklärte ein gewisser Herr Richter Ismael Moreno. Die Tatsache, dass das in einem Puppenspiel stattfindet, mache die Tat nicht weniger strafwürdig. Übrigens, Moreno, der zu Zeiten der Franco-Diktatur schon Polizeiinspektor war, fordert weiterhin eine Anklage des Marionettenspieler-Duos. Den beiden Schauspielern drohen bis zu 7 Jahre Haft. Ihre Pässe wurden eingezogen und sie dürfen nicht ins Ausland reisen. Der Fall hat auch in der Stadtregierung von Madrid für Unruhe gesorgt. Die Bürgermeisterin Manuela Carmena erntete Kritik aus den eigenen Reihen. Die Bürgerplattform Ganemos Madrid, aus der Carmenas Partei Ahora Madrid hervorgegangen war, warf ihr fehlenden Mut vor. Auch wir von Contrabanda haben zum ersten Mal seit langer Zeit eine gemeinsame Erklärung herausgegeben, wo wir zum ersten Mal seit langem zu einem politischen Ereignis Stellung nehmen und als Kollektiv uns dazu äußern und haben eine entschiedene Protestnote in die Welt gesetzt. Ja, und die ganze Geschichte ist ja nüchtern betrachtet unheimlich lächerlich, ja, und gleichzeitig aber eben auch sehr besorgniserregend, weil man muss sich das wirklich mal vorstellen, ne? Diese Regierung hier und die PP und ihre Söldnertruppen, also dieser Richter würde da auch dazu gehören, die entblöden sich nicht, jetzt Leute zu denunzieren, also konkret so 2 junge Männer, die so Ende 20, Anfang 30 vielleicht sind, die sich hier Geld verdienen mit Puppenspielen, Marionetten, also wie wir das früher als Kinder vielleicht mal mitgekriegt haben, die sieht man nicht, die 2 Jungs, die das machen, die halten dann die Hände hoch und stecken ihre Finger in irgendwie so Pappköpfe rein und die machen da eben ihre Puppenspiele und natürlich mit politischem Hintergrund in diesem Fall und dann eine von diesen Puppen hat dann ein Schild umhängen, so ein Pappschild, vielleicht 10, 15 Zentimeter Größe, wo drauf steht Alka, so wie Alka-Seltzer, Bindestrich, ETA. Und ETA ist natürlich hier in Spanien sehr bekanntes Wort, ne? Man denkt da an diese Organisation im Baskenland, die da jahrzehntelang zuerst gegen den Frankismus und dann auch noch gegen die sogenannte Demokratie eben auch, muss man sagen, auch Akte verübt hat, die man heute zu Recht als terroristisch bezeichnen kann, wie Hipercore und davor eben, was man genannt hat damals, bewaffneter Kampf gegen das System. Also ETA, dieses Wort kennt hier in Spanien jeder. Und wenn man das jetzt aber zusammenliest, dann kommt Al-Qaeda raus. Ja, das hat jetzt natürlich wieder andere Konnotationen. Und man muss sich jetzt vorstellen, so eine Dummheit, also Dummheit, so ein Wortspiel oder Wortwitz benutzen die, um die Leute anzuklagen, Verherrlichung des Terrorismus. Ne? Eigentlich kann man das die positive Seite das nur so interpretieren. Ne? Wie viel Angst müssen diese Typen da oben haben, um sowas hochzuspielen und anzuprangern und mit Gerichtsverfahren zu überziehen? Es ist schon unheimlich, weil unter diesem Vorwand könnte man jeden Karnevalszug anklagen, der einen Gag macht. Man könnte Fernsehsendungen, man könnte Dostojewski, man könnte Satire, man könnte El Rotto, den Karikaturisten von El País, könnte man verhaften. Man könnte also jeden anklagen. Es geht ein Geruch und ein Gestank von Inquisition durch dieses Land, den man ja seit langem riecht, aber so in dieser stinkigen Variante und in dieser stinkigen Duftnote haben wir ihn schon lange nicht mehr gerochen. Ja, fällt mir jetzt gerade ein, nur noch eine kleine Mini-Anekdote dazu. Also es war nicht etwa so, dass eine von den Puppen dann das Schild hochgehaben hat, also deshalb Verherrlichung des Terrorismus, sondern innerhalb vom Stück war das so, da wurde die Verhaftung von irgendjemand durch Polizisten dargestellt. Und weil sie aber nichts Handfestes hatten gegen den Festgenommenen, hat ein Polizist dann dieses Schild dem Verhafteten umgehängt. Ja, also muss man, das war der Zusammenhang. Ja, und es ist nicht zu fassen. Also das wäre wie wenn der in Deutschland ein Deutschlehrer verhaftet, der im Geschichtsunterricht seinen Schülern was erklärt über die Nazi-Zeit, und in dem Material, das er benutzt, taucht ein Hakenkreuz auf, und dann würde er verhaftet werden wegen Verherrlichung des Nazismus. So vergleichbar ist das. Ja, er würde sogar in Handschellen hingestellt, man würde ihm dieses Geschichtsbuch nur mit der Seite, wo das Hakenkreuz drauf ist, noch um den Hals hängen und dann ein Foto machen und das an die Presse geben. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Wie gesagt, nach dem gleichen Kriterium könnte man jeden Karnevalswagen anklagen. Die rechten spanischen Medien entfesselten diese Woche ein schrilles Geschrei gegen die linke Bürgermeisterin im Madrider Rathaus, Manuela Carmena. Linke, rote Terrorsympathisanten und so weiter, hieß es. Die Kampagne ist gut orchestriert. Presse, rechte Presse, dann auch der Innenminister, der ein rechtsradikaler Mann ist, warum sollen wir das hier nicht ganz klar sagen, der hat gesagt, wer Podemos wählt, also die alternative Linkspartei, der wählt praktisch auch den Terrorismus mit. So eine Dumpfbacke, so ein fieser Hund, man müsste ihn praktisch direkt verhaften wegen Aufhetzung und Volksverhetzung, aber er ist der Innenminister und darf sich also vor die Mikrofone stellen. Rote Sympathisanten. Mittlerweile sind die zwei Puppenspieler nach 5 Tagen Kerker auf Kaution frei. Ob sie gefoltert worden sind, wissen wir nicht, oder geschlagen oder misshandelt, aber die Marionetten, Achtung, wurden vom Richter beschlagnahmt. Damit sie nicht rückfällig werden können, heißt es offiziell in der Begründung. Das heißt, die Marionetten sind weiter verhaftet. Gott sei Dank, zahlreiche Demonstrationen und Solidaritätskundgebungen gab es landesweit mit den Puppenspielern. Son artistas, no son terroristas. Sie sind Künstler und keine Terroristen, riefen zum Beispiel am Mittwochabend bei einer Protestveranstaltung hier in Barcelona und auch in Madrid die Demonstranten. ...2016, die Inquisition meldet sich zu Wort. Wie du sagst, das wird jetzt von der Rechten hochgespielt und natürlich auch, weil in größerem Zusammenhang man nicht ausschließen kann, dass jetzt bald doch eben zu Neuwahlen kommt, ne? Und dann ist also jede Dummheit gut genug, um benutzt zu werden, um irgendwie die Linken dazu denunzieren. Also insofern hat diese Geschichte jetzt, da erhoffen die sich wieder eben dann Stimmenzulauf und so, aber gestern ist eine andere Anekdote passiert, die wiederum eine Katastrophe ist für die rechte PP-Partei. Was war da? Die sind ja immer noch mit der Regierungsbildung zusammen hier. Und der Kandidat von Sozialisten hat dann zuerst mit dieser Podemos-Partei, dann mit den anderen geschäkert, mit Ciudadanos, und so geht das Spiel, ne? Und der Kandidat der Partido Popular, der Rajoy, der jetzige Ministerpräsident in Funktion, sagt man hier, der blieb irgendwie ganz außen vor, weil er sich überhaupt nicht präsentiert hat oder versucht hat, eine Regierung zu bilden, hat eben gehofft, die anderen kommen nicht zu, zurecht, die schaffen das nicht, eine Regierung zu bilden, und dann erscheint er als Retter des Vaterlandes wie ein Phönix aus der Asche. Aber gut, bis jetzt deutet nichts darauf hin. Und aber weil das natürlich schlecht aussieht vor der Wählerschaft, sich ganz zurückzuziehen, hat er das in sich also herabgelassen, gestern sich zu treffen mit dem Sanchez, mit diesem Pedro Sanchez von Sozialisten. Aber es war von vornherein klar, da kommt überhaupt nichts dabei raus. Das war nur so eine Geschichte eben vor den laufenden Kameras. Ja. Und dann haben sie eine halbe Stunde angeblich miteinander geredet und haben sich dann wieder verabschiedet mit eisigem Blick. Ne. Keiner hatte ein Lächeln auf dem Munde, wie das sonst normal ist. Ja. Und dann vor laufenden Kameras und der ganzen Presse streckt der Sanchez dem Rajoy die Hand hin, und der andere beginnt dann irgendwie die Jacke von seinem Anzug zurechtzurücken, ja. Und also das geht natürlich überhaupt nicht in Spanien. Also das ist eine Todsünde hier in Spanien, ne, weil da wird das oberste Gesetz von diesen Idioten verletzt. So tun, als ob heucheln, ja, und so brüsk seine Antipathie kundzutun, also das finden sogar die rechten Wähler schlecht. Also insofern sinken seine Chancen jetzt wieder, wenn er auch hofft, über die Geschichte mit den Puppenspielern wieder mehr Stimmen zu kriegen. Er hat eben nicht das Format zu einem großen Politiker, die können nämlich gut heucheln. Große Politiker, wie es immer so schön heißt, sind große Staatsmänner, die wahren zumindest die Form. Nicht einmal die Form wahren in der Öffentlichkeit ist ein Zeichen von Mickrigkeit und Schwäche. Kommen wir noch einmal kurz auf die Zensur hier in Spanien zu sprechen. Spanien hatte 40 Jahre lang eine Diktatur. So lange hatte kaum ein Land außer Portugal eine Diktatur in Europa im 20. Jahrhundert. Der Fall der beiden Puppenspieler ist dabei nicht die erste politische Zensur oder der erste Fall politischer Zensur in der jüngeren Vergangenheit in Spanien, das heißt in der sogenannten Demokratie. Im Januar 2015 war der Moderator Facu Díez angeklagt worden, weil er sich in seiner Satiresendung der Demütigung der Opfer des Terrorismus schuldig gemacht haben sollte. Der zuständige Richter stellte das Verfahren nachher ein. Es gab einfach nichts her. Bereits 2009 hatte sich das Gericht mit Pfiffen von Zuschauern während des Abspielens der spanischen Nationalhymne bei einem Fußballspiel befasst. Auch damit befassen sich hier die Gerichte. Der Vorwurf damals hieß Beleidigung des spanischen Staats. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt. Übrigens, wie kann man einen Staat beleidigen? Ein Staat ist keine Person und hat keine Gefühle, kann sich also nicht beleidigt fühlen. Auch bei Witzen über das Königshaus versteht Spaniens Justiz wenig Spaß. Im Jahr 2007, wir erinnern uns, hier im Niemandsland haben wir damals darüber berichtet, wurde die bereits ausgelieferte gesamte Auflage einer Ausgabe des Satiremagazins El Jueves von sämtlichen Kiosken konfisziert, weil die Titelseite eine humoristische Verunglimpfung des damaligen Prinzen und heutigen Königs Felipe de Borbón und seiner Frau Letizia Ortiz zierte. Hallo, 正在 Barcelona 问候。 Verneige mich vor euch, demütig, ihr gedemütigten Frauen, unter schweren blauen Tüchern ahne ich eure Gesichter nur. In der Tagesschau, es ist 20 Uhr, es ist 20 Uhr in meinem Land, es ist 20 Uhr und die Welt steht in Brand und es fällt ein Regen auf die ferne Stadt, es regnet auf Jalalabad. Tora Isera, Isanto Yamá, Tora Isera, do mundo Gibá. Me manda um coragem, é que posso vir, a montanha nera, o ego da vi. E canto na vela, é um outro campá, um coré que creda, um sonho Gibá. Tora Isera, Isanto Yamá, Tora Isera, do mundo Gibá. Noch immer fällt Regen auf Jalalabad und erwäscht von den Bergen einen blutigen Traum. Ich sehe die Augen der jungen Frau, den Sohn in Waffen, die Mutter stumm erloschen in Blau. Wann fällt das Licht der Freiheit auf die junge Saat der Hoffnung der Frauen von Jalalabad? Ci forse un amore, un alma di ba, un fiume di core, un dio di sa. Mi borghi una mano, sorelle da ma, e nato un urano, domani sarà. Otore Isera, visanto chiama, otore Isera, vivego bassa, otore Isera, ando mondo di ba. Chio. Unserer Zeit, ich höre das Flehen. 20 Uhr unserer Zeit, ich sehe den Regen niedergehen. Donna libertà, Ajalalabad. Donna da gompa, Ajalalabad. Donna libertà, Ajalalabad. Beu dosi dello di uria compagnia. Avrei ludo libro e le d'ascole vacanza. Jalalabad, Jalalabad, Jalalabad, Jalalabad, e sarà, e sarà, e sarà. Noch immer fällt Regen auf Jalalabad und erwäscht von den Bergen einen blutigen Pfad. Ich sehe die Augen der jungen Frau, den Sonnenwachen. Die Mutter stumm erloschen im Blau. Wann fällt das Licht der Freiheit auf die junge Saat der Hoffnung der Frauen von Jalalabad? Auf Jalalabad, Jalalabad, auf Jalalabad, Jalalabad. Ja, alle fragen sich jetzt, was wird sein heute Morgen im Morgenmagazin von Radio National, das ich samstags morgens, ich hier zur Sendung komme, immer beim Frühstück höre, war das große, große Thema natürlich, was du vorhin angesprochen hast, der verpatzte Händedruck zwischen den Hauptkontrahenten in der spanischen Politik und natürlich auch die Situation, was soll werden, warum verhandeln die nicht? Die haben eigentlich, besonders von rechter Seite, einen neuen Wahlkampf eröffnet. Die rechte PP nutzt diese Zeit der Nichtregierung. Man nennt das hier Gobierno en Función. Das ist eine Regierung, die funktioniert, aber eigentlich nicht eine legale Regierung ist. Die können also im Moment, soweit ich weiß, nur eingeschränkt regieren. Die können keine neuen Gesetze erlassen und können keine große Politik machen, sondern müssen eigentlich eine Regierung bilden. Die Verfassung hat alle beauftragt, eine Regierung zu bilden. Das tun sie wohl nicht oder es funktioniert nicht. Und das ist so, also Gobierno en Funciones, ich weiß jetzt, in Deutsch gibt es ja auch einen Ausdruck dafür, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber jedenfalls genau das, was die im Grunde eigentlich jetzt nur machen können, ist weiter die Geschäfte führen. Also, aber diese Geschäftsführer, das wissen wir ja, das ist wie bei den Zitronenfaltern, die führen die Geschäfte so, wie die Zitronen eben auch gefaltet werden. Ne? Also jedenfalls in Bezug auf die immer noch nicht existierende Regierung und die Verhandlungen oder Nicht-Verhandlungen, sehr viele Leute sind besorgt jetzt in dieser regierungslosen, in dieser schrecklichen Zeit. Also die Königsfamilie sogar, ne, die kann jetzt nicht mehr auf der Welt rumreisen, ne, weil der muss ja dann, der König, wenn doch eine Regierung dann gebildet werden sollte, die vereidigen. Und jetzt hat er vor, weiß nicht, 3 Wochen schon seine Reise nach Saudi-Arabien abgesagt. Jetzt letzte Woche die Reise nach England, nach London abgesagt, aus dem Grund, ne? Und die reisen natürlich, weil das ist ja immer nur das Beste für uns wollen, für die Untertanen. Ne? Also der hätte diesmal mit seiner Leti wahrscheinlich zusammen im Windsor-Palast da übernachten und schlafen dürfen. Ne? Ja, und der offizielle Anlass, eben die 400 Jahre Jubiläum zum Sterbetag von Shakespeare und Cervantes, ne? Und dabei den letzten Besuch von Spanien in England bei der Königin, das war vor 30 Jahren, ja. Und jetzt musste er also seine Reise da stornieren wegen sowas Banalem wie der Regierungsbildung, ja. So weit haben wir es gebracht. Ne, aber jedenfalls, die Situation ist jetzt eben die, der Sanchez hat jetzt gestern gesagt, ja, also in 2-3 Wochen spätestens steht dann die neue Regierung. Wie die aussehen soll, weiß kein Schwein bis jetzt, also hauptsächlich zusammen mit Podemos und mit anderen, die das unterstützen, oder mit Ciudadanos, dann wären es wieder andere, die das unterstützen. Jedenfalls wäre immer notwendig, dass sich dann die Partei, die an dieser möglichen Koalition nicht teilnehmen, dass die sich der Stimme enthalten und nicht mit Nein stimmen. Ne? Also theoretisch sieht so aus, aber wir werden sehen. Also ich persönlich hoffe, das geht aus wie das Hornberger Schießen und dass es in 2 Monaten oder 2,5 Monaten dann Neuwahlen gibt. Ja. Und wie gesagt, also der Pedro Sanchez, obwohl er jetzt gestern dem Rajoy die Hand angeboten hat, haben nichts mehr zu machen, die Sozialisten, bei möglichen Neuwahlen. Die werden Stimmen verlieren. Und die anderen, die Rechten, die PP, die waren bei einer kürzlichen Umfrage, die hätten bei neuen Wahlen nichts gewonnen, nichts verloren. Aber die Chancen sind natürlich da, dass die doch auch runtergehen. Bei der Intention der Wähler bei der möglichen Stimmabgabe, eben auch, weil wieder mal jede Woche ein neuer Skandal, Korruptionsskandal, in die Presse kommt, wo immer die Vertreter von dieser PP vertreten sind. Ne? Also jetzt vor 2 Wochen oder so war das, ne? Wieder mal Valencia. Valencia ist ja auch so ein Feudor da von der PP-Gürtel-Korruptionsprozess, ja. Und jetzt haben sie also gerade wieder 50 Personen festgenommen, die Polizei, also praktisch den ganzen Stadtrat von Valencia, von der Stadtverwaltung, also die Stadträte und aber auch andere enge Vertraute und Berater von diese Rita, Lovely Rita, Mietermaid war die nicht, sondern Rita Barbara, die jahrzehntelang die Bürgermeisterin war in Valencia und dort eben geherrscht hat wie eine Feudalfürstin. Die haben sie zwar jetzt nicht festgenommen, das dürfen sie auch nicht, weil die eben im Senat sitzt und deshalb Immunität hat, ja. Aber die will jetzt glauben machen, dass alle ihre Mitarbeiter eben korrupt sind, aber sie hat es überhaupt nicht mitgekriegt. Ja. Und wie immer ist sie eine enge Vertraute eben auch von Mariano Rajoy, von dem PP-Menschen da. Ja. In diesem Zusammenhang wurde ein gewisser Alfonso Rus auch festgenommen, in Valencia bekannt wie ein bunter Hund, also so Typ skrupelloser Gebrauchtwarenhändler, so einer ist das, Unternehmer, Bürgermeister von Játiva, dann der Präsident von der Diputación von Valencia, der Präsident der PP-Partei in der Provinz Valencia und eben auch festgenommen wegen Korruption, Geldwäscherei, Kommissiones. Da gibt es ein Video, wo er erwischt wurde beim Geldzählen, ja. 10.000, 20.000 und so weiter, ja. Und dann vorgestern wird der Hauptsitz der PP in Madrid durchsucht von der Polizei wegen den gleichen Dingen, Geldwäscherei, illegale Parteienfinanzierung. Da ist wiederum die Esperanza Aguirre verwickelt, diese alte Hexe da. Und deshalb, weil ein früherer Geschäftsführer dort immer noch, den sie ernannt hat, immer noch ein Büro hat im Sitz von dieser Partei, ne? Obwohl er schon zurücktreten musste, wann war das, vor 2 Jahren oder so, mit diesen Black Cards, ja. Also jeden Tag kommt was Neues raus, ne. Und ich hoffe natürlich, dass die doch noch bei einigen Leuten das ankommt, dass das doch alles nicht so schön ist und dass sie dann nicht wieder noch einmal diese Partei wählen. Also deshalb bin ich eigentlich für Neuwahlen. Es ist Samstag, der 13. Februar 2016, Weltradiotag. Radio Contrabanda, Niemandsland, 91.4. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Beginnen möchte ich mit der Tagesschau in 100 Sekunden. Hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Sicherheitskonferenz in München. Am Morgen beriet Bundesaußenminister Steinmeier mit seinem russischen Kollegen Lavrov über den Konflikt in der Ostukraine. Mit dabei auch Vertreter Frankreichs und der Ukraine. Außerdem geht es in München heute weiterhin um die angestrebte Feuerpause in Syrien. Kanzlerin Merkel wirbt für Verbleib Großbritanniens in der EU. Beim traditionellen Matthieu-Mahl im Hamburger Rathaus sagte Merkel, viele Anliegen von Premierminister Cameron seien unterstützenswert. Cameron machte deutlich, dass er im Fall von Reformen gute Chancen für einen EU-Verbleib seines Landes sehe. Historisches Treffen von Papst Franziskus und Patriarch Kyrill in Kuba. Seit der Kirchenspaltung vor fast 1000 Jahren kamen erstmals die Oberhäupter von katholischer und russisch-orthodoxer Kirche zusammen. Sie riefen gemeinsam zum Frieden auf. Der Papst ist inzwischen weiter nach Mexiko gereist. Zahl der Toten nach Erdbeben in Taiwan steigt auf mindestens 108. Mehrere Menschen würden noch vermisst, teilte das Innenministerium mit. Die meisten Opfer wurden aus den Ruinen eines eingestürzten Hochhauses geborgen. Freitagsspiel in der Fußball-Bundesliga. Der FSV Mainz besiegte den FC Schalke mit 2:1. Durch den Erfolg schlossen die Mainzer in der Tabelle zu den Schalkern auf und sind vorläufig Fünfter. Das Wetter heute im Norden und Osten trocken, im Südwesten und Süden viele Wolken und im Tagesverlauf Regen, im Bergland anfangs auch Schnee. Höchstwerte 1 bis 10 Grad. Das Wetter hier in Barcelona, ein kurzer Blick aus dem Studiofenster. Moment. Mittlerweile eitel Sonnenschein, blauer Himmel, warm. Frühlingshaft warm seit vielen Wochen schon. Es will einfach kein richtiger Winter kommen, es will einfach nicht warm werden in diesem Jahr. Und vielleicht nie mehr, wer weiß. Gerade gehört in den Nachrichten, die Münchner Sicherheitskonferenz tagt und wie man so hört und der allgemeine Tenor einem Glauben machen will, gibt es da doch einen sogenannten Hoffnungsschimmer. Die Münchner Sicherheitskonferenz schreibt dazu die Junge Welt auf ihrer Homepage heute in der Ausgabe vom 13.02. Die Münchner Sicherheitskonferenz dient den Herrschenden zur Ankündigung neuer Militärabenteuer. Dieses Jahr geht es um den Dritten Weltkrieg. Die Münchner Sicherheitskonferenz ist eine private Veranstaltung, trotz des dort versammelten internationalen Spitzenpersonals. Das erleichtert den Herrschenden ihr Geschäft. Denn das, was Außenpolitiker, Generäle und Diplomaten auf der Tagung von sich geben, sind keine Regierungserklärungen. Umgesetzt werden ihre Ankündigungen meistens trotzdem. Deshalb sollten auch die Worte von Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Konferenz, ernst genommen werden. Übrigens gibt's dazu heute, am heutigen Samstag um 13 Uhr in München am Stachus, und dann später am Mariannenplatz eine Großdemonstration, Protest gegen die Kriegspolitik. Am Donnerstag, einen Tag vor Beginn der Tagung in der bayerischen Landeshauptstadt, forderte Ischinger in der FAZ den Einsatz deutscher Friedenstruppen in Syrien. Wie wir vorhin gehört haben, nannte man das natürlich in anderen Regionen, besonders während der Kolonialzeit, Schutztruppen. Die Aufklärungstornados der Bundeswehr, die bereits im Einsatz sind, sieht der ehemalige Diplomat lediglich als Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen einen Befreiungsschlag, befand Ischinger. Dass dieser in einem dritten Weltkrieg münden könnte, sagt er nicht. Russland ist bereits militärisch in Syrien engagiert. Die USA liebäugeln mit der Unterstützung einer Koalition aus Türkei und Saudi-Arabien, die Bodentruppen in das nahöstliche Land entsenden will. Beim Zündeln an diesem Pulverfass darf Deutschland auf keinen Fall fehlen, wenn es nach Ischinger geht. Im vergangenen Jahr hielt Bundespräsident Joachim Gauck die Eröffnungsrede der Tagung. Er forderte damals mehr Verantwortung und meinte damit mehr Krieg. Seit Anfang dieses Jahres ist die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich Teil jener westlichen Koalition, die in Syrien Luftangriffe fliegt. Die nächste Eskalationsstufe darf Ischinger nur gedanklich durchspielen. Wenn die Dänen und Briten und Franzosen das können, können wir das auch, sagte er am Freitag der Nachrichtenagentur dpa. Die Erwartung der Partner ist es, dass wir uns nicht kleiner machen als Dänemark. Im Gegensatz zur BRD beteiligt sich das EU-Land bereits an Bombardierungen in Syrien. Damit sie damit nicht durchkommen, mobilisiert ein Aktionsbündnis für Samstag zu einer Demonstration. Auch das Grundrechtekomitee unterstützt die Proteste. Die deutsche Regierung ignoriert, dass alle militärischen Interventionen von Afghanistan über Irak bis Libyen gründlich gescheitert sind, teilte das Komitee am Freitag mit. Am Samstag soll das Tagungshotel Bayerischer Hof symbolisch umzingelt werden, doch auch der Staat macht mobil. Nach eigenen Angaben setzt die Polizei 3.700 Beamte ein, um der westlichen Elite ein ungestörtes Stelldichein zu ermöglichen. Die Sicherheitskonferenz, die sich früher unverblümt Wehrkundetagung nannte, wird von Bundesregierung und Bundeswehr finanziert, aber auch von BMW, der Deutschen Bank und den Rüstungsschmieden Krauss-Maffei-Wegmann, Raytheon und Lockheed Martin. Wenn diese Händler des Todes von Frieden sprechen, dann ist die Welt ernsthaft in Gefahr. Das heißt, wenn diese Herrschaften ihren Krieg weiter ausdehnen und das Chaos total machen, dann wird es natürlich noch mehr Menschen geben, die fliehen müssen, noch mehr Flüchtlinge, noch mehr Elend. Werfen wir einen Blick in die Presse. Der Spiegel kommt diese Woche mit einem Titelbild. Da sieht man die Vorsitzende der AfD-Partei, die Hassprediger heißt es da. Man sieht eine Frau, die heißt Frauke Petri. Und der Spiegel bringt eine Reportage, einen Bericht aus dem Inneren einer gefährlichen Partei. Ich zitiere einmal ein paar Stellen aus dem Artikel. Mit ihrer Forderung, Flüchtlinge an der Grenze notfalls mit Waffen zu vertreiben, hat die AfD ein Tabu gebrochen. Die Partei pflegt die bürgerliche Fassade, aber es gelingt ihr nicht, sich von Rechtsextremen im eigenen Lager abzugrenzen. Ja, nach dieser Äußerung heißt es jetzt, wie ungeschickt, wie fahrlässig. Doch nachdem die Welle der Empörung durch die Republik gerollt war, nachdem auch noch Petris Vorstandskollegin Beatrix von Storch bekräftigt hatte, im Zweifel müsse sogar auf Frauen und Kinder geschossen werden, da zeigte sich, dass in diesen lauten und ruppigen Zeiten auch in Deutschland ganz neue Spielregeln zu gelten scheinen, kommentiert der Spiegel. Wir hatten ja letzte Woche von Donald Trumps Aufstand der Unanständigen gesprochen. In Deutschland scheint es auch soweit zu sein. Die Unanständigen machen einen Aufstand. Die AfD, so scheint es, profitiert sogar von Petris Äußerungen. Der ARD-Deutschlandstrend sieht die Partei nun bei 12% und damit als drittstärkste Partei der deutschen Politik. Für Unionsfraktionschef Volker Kauder hatten Petris Sätze die wahre Gesinnung der AfD-Führung enthüllt und es gibt offenbar viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die diese Gesinnung teilen, offen oder diskret, und die Menschen wie Petri wählen wollen. Das ist der CDU natürlich gar nicht recht. Es gab ja damals eine Doktrin, die sagte, rechts von der CDU dürfe sich niemals eine bürgerliche Partei bilden. Das ist aber nun der Fall. Die AfD ist aber mehr als eine gefährliche Partei, schreibt der Spiegel. Sie versammelt auch Rechtsradikale und Scharfmacher. Sie zündeln und hetzen. Ihre Existenz wirft 70 Jahre nach Kriegsende die Frage auf, was Deutschland aus der Diktatur gelernt und verstanden hat. Dass Hass auf Fremde in Demokratien keinen Platz haben sollte, dass europäische Werte und Gesetze bindend sind, dass das Recht auf Asyl nicht verhandelbar ist und dass auch auf Menschen, die illegal die Staatsgrenze überqueren, nicht geschossen wird. Und so scheint, führt der Spiegel aus, die AfD langsam zu einer deutschen Front National zu werden. Fremdenfeindlich, chauvinistisch, antieuropäisch. Setzen sich die Hardliner der Partei durch, wird das die politische Landschaft und das gesellschaftliche Klima in der Republik tiefgreifend verändern. Bürger, die den Parteien der Großen Koalition wegen ihrer Flüchtlingspolitik einen Denkzettel verpassen wollen, stellt sich nun die Frage, ob sie einer Partei die Stimme geben wollen, deren Vorsitzende die Unverletzlichkeit einer Grenze notfalls über die Unverletzlichkeit von Menschen stellen würde. Ein Riesenproblem ist natürlich in Deutschland die Wohnungsknappheit. Es gibt Menschen, die können sich entweder keine Wohnung leisten, leben auf der Straße oder sind in fürchterlichen Löchern untergebracht. Nun kommen natürlich noch viele Flüchtlinge hinzu. Hierzu schreibt die Junge Welt, Kontakt mit der Bevölkerung wird erschwert. Trotz Wohnungsknappheit wäre es in Berlin möglich, Geflüchtete nicht in Turnhallen unterzubringen. Dazu gibt es ein Gespräch mit Herrn Christian Brückner. Der ist Mitglied der Berliner Stadtteilinitiative Wem gehört Kreuzberg? Dazu gibt es übrigens morgen, am morgigen Sonntag, eine Konferenz um 13 Uhr am 14. Februar im Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4. Und auch eine Demonstration. Lassen wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Gemeinsam lautstark gegen Security-Gewalt, das Lagerregime und die rassistischen Gesetze des Asylpakets 2. Diese Demo ist für Dienstag, dem 16. Februar um 18 Uhr in Moabit an der Lageso angesagt. Ich zitiere mal ganz kurz aus diesem Interview, was berichten Geflüchtete von den Situationen in den vielen Massenunterkünften in Kreuzberg. Dazu sagt Herr Brückner, dass die Zustände unhaltbar sind. Alle, mit denen wir gesprochen haben, beklagen sich über verschmutzte Räumlichkeiten und darüber, dass sehr viele Menschen auf engem Raum zusammenleben müssen. Meist gibt es keine Waschmaschinen, das Essen ist schlecht und reicht oft nicht. Meistens wird es in Rationen verpackt geliefert, ist geschmacklos. Viele Geflüchtete sagen, gebt uns doch lieber das Geld, damit wir uns selbst versorgen können. Das wäre sogar billiger. Es gibt außerdem viele Klagen über Schikanen von Security-Mitarbeitern. In einem Fall haben wir gehört, dass ein Geflüchteter aus der Unterkunft rausgeworfen wurde, weil er einem Sender ein Interview gegeben hatte. In den Hangars des ehemaligen Flughafens Tempelhof, in denen rund 2000 Flüchtlinge untergebracht sind, gibt es nicht einmal Duschen. Die Menschen werden in Shuttlebussen zum Duschen gefahren. Wir hören immer wieder, dass die Menschen aus den Massenunterkünften raus und Kontakt mit der Gesellschaft wollen. Letzte Woche hat eine Geflüchtete auf einer von uns organisierten großen Infoveranstaltung ganz klar gesagt, wir haben Angst, wir werden in den Massenunterkünften unterdrückt. Ja, und viele andere wohnen nicht in Massenunterkünften, sondern in Wohnungen oder in Privathäusern oder in diesen Heimen für Asylbewerber, wo sie aber mindestens ordentliche Zimmer haben und sanitäre Anlagen. Aber natürlich, dort können sie auch nicht in Ruhe wohnen, so wie es aussieht. Also diese ganze Geschichte da mit dieser AfD und Frauke Petri und so, also Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlinge kann man nicht mehr ausschließen. Wir haben ja letzte Woche daran erinnert, dass genau vor 2 Jahren die spanische Polizei auch schon geschossen hat, allerdings noch im Moment mit Gummi geschossen und nicht mit scharfer Munition. Und das eben vor dem Hintergrund, was praktisch jede Woche ein- oder zweimal stattfindet, diese Attacken, diese Anschläge auf die Flüchtlinge, ne, wo also ohne jedes Problem auch in Kauf genommen wird, dass Leute dabei sterben oder verbrennen. Ne. In Hannover jetzt, gerade, das ist gerade mal 2 Wochen her, ne, Brandanschlag und gleichzeitig am selben Abend noch 4 Dienstwagen von der Stadtverwaltung in Brand gesetzt. Ne. Auf der Straße werden junge Flüchtlinge attackiert, mit Bierflaschen auf den Kopf geschlagen, ins Gesicht geschlagen von Jugendlichen. Ne. Einfach auf Ausländerjagd gehen die dann mal. Ne? Inzwischen wird geschossen mit scharfer Munition auf Flüchtlingsunterkünfte. Ne? Ja, auch jetzt vielleicht vor 3 oder 4 Wochen ne? Irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Dann in Hessen Anfang Januar das Gleiche auch. Wurde geschossen auf ein Flüchtlingsheim. Da wurde allerdings jemand verletzt dabei, ne, der hätte aber genauso gut tot sein können. Ne. Oder auch in Nordrhein-Westfalen, ne, fährt ein Albaner im Linienbus von der Stadt, dann kommt so ein 50-Jähriger daher, schreit ihn an, beleidigt ihn, Ausländer, scheiß Ausländer, und sticht dem mit dem Messer in die Brust. Ne? Brandanschläge noch und nöcher. Ja? Und auch in Niedersachsen, in einem anderen Dorf, ne, ein Molotow-Cocktail reingeschmissen. Ne? Und zum Glück waren die Mutter mit ihren drei kleinen Kindern im Nebenzimmer, wo es angefangen hat zu brennen. Ja. Aber das ist heute normaler Alltag in Deutschland. Mehr als 1000 Straftaten gegen Asylunterkünfte zählt das Bundeskriminalamt im vergangenen Jahr. Darunter sind Schmierereien, zerschlagene Scheiben, Schäden durch absichtlich aufgedrehte Wasserhähne und 95 Brandstiftungen, fast zwei pro Woche. Das Jahr 2016 geht dramatisch weiter, wie du gerade aufgezählt hast. Anfang Januar schoss ein Vermummter auf eine Flüchtlingsunterkunft. Erinnern wir daran, letzte Woche hatten wir berichtet, in Villingen-Schwenningen landete eine Handgranate vom Typ M52 auf dem Gelände einer Erstaufnahmeeinrichtung. Wer sie warf und warum sie nicht explodierte, ist noch unklar. Es grenzt an ein Wunder, so schreibt der Spiegel zum Beispiel dazu, dass durch die neue deutsche Gewaltwelle noch niemand zu Tode gekommen ist. Nach 5 Angriffen auf Asylunterkünfte an einem Wochenende spricht Bernd Merbitz, Chef des operativen Abwehrzentrums der sächsischen Polizei, von einer Pogromstimmung. Kommen wir noch einmal auf Berlin zu sprechen. Es geht um die Massenunterkünfte, die natürlich eine unglaubliche Belastung sind, für Frauen besonders und für Kinder. Von den Männern mal ganz abgesehen, die halten da mehr aus, weil die selber oft leichter klarkommen und zurande kommen, besonders in einer Macho-Welt, wo dann diese Security-Typen ein Gewaltregime etabliert haben. Es gibt also Leerstand, sagt Herr Brückner, aber der reicht nicht aus, um die Wohnungsnot in der Stadt zu beheben. Doch es gibt viele leerstehende Gebäude, die besser geeignet wären, zum Beispiel das ehemalige Bundesinnenministerium. Dort stehen 850 beheizte Büroräume leer und kosten den Steuerzahler über 500.000 Euro im Monat. Andere Beispiele sind das seit 7 Jahren ungenutzte Haus der Statistik am Alexanderplatz, wo locker 1.000 Menschen unterkommen könnten. Weiter gibt es nach den Angaben des Bezirksamts Mitte vermutlich 17.000 illegale Ferienwohnungen. Und schließlich gibt es verschiedene große Komplexe von Wohngebäuden, die abgerissen werden und Luxuswohnungen Platz machen sollen. In Kreuzberg gibt es einen Fall, bei dem es um fast 1.000 Wohnungen geht. Dazu kommen jede Menge leerstehender Gebäude, die den Bezirken, dem Senat und auch Privaten gehören. Ich denke, so fährt Herr Brückner fort in seinem Interview, das er der Jungen Welt heute gibt, ich denke, es gäbe Instrumente, diese zu nutzen, wenn es den politischen Willen gäbe. Für mich sieht es danach aus, als ob diese unmenschlichen Zustände in den Massenunterkünften gewollt sind. Denn so werden der Kontakt mit der Bevölkerung und die Integration erschwert, das Bild der Überforderung bestätigt und Nachkommende werden abgeschreckt. Auch die alteingesessenen Kreuzberger haben viele Probleme, leiden zum Beispiel unter explodierenden Mieten und Verdrängung, das, was wir hier auch Gentrifizierung nennen. Wie kann man zu gemeinsamen Kämpfen für eine Verbesserung der sozialen Lage kommen? Wichtig ist, so Herr Brückner, dass wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen. Wir wollen uns korrekt und konkret um Begegnungsräume kümmern, zusammen kochen, uns kennenlernen. Wir wollen möglichst mehrere solcher Begegnungsstätten initiieren und Informationen über die Zustände in den Unterkünften sammeln und gegebenenfalls öffentlich machen, um Druck auf die Betreiber auszuüben. Es gab außerdem Vorschläge, eine Vernetzung mit Obdachlosen zu schaffen und eine Hotline für Beschwerden aus den Unterkünften einzurichten. Und natürlich brauchen wir eine breite und starke Kampagne gegen die Wohnungsnot. Ich erinnere mich, als ich vor ein paar Jahren in Berlin war, da gab es dieses Zeltlager am Oranienplatz mit den Flüchtlingen, die einen Marsch der Flüchtlinge durch Deutschland organisiert hatten, und da gab es Obdachlose. Ich hatte da ein Interview mit ein paar Obdachlosen gemacht und die Obdachlosen waren eigentlich stinksauer, wie ich mitgekriegt habe, und haben sich ganz lauthals und kräftig beschwert. Die Asylanten kriegen es gegeben und wir kriegen nichts. Wir leben im Dreck und auf der Straße und uns gibt man nichts. Diese Situation muss man natürlich auch sehen, die ist da, die ist schrecklich, und man muss sehen, wie Herr Brückner auch sagte, die Sachen zu koordinieren und die Leute zusammenzubringen und nicht auseinander zu dividieren. Die Taz kommt mit ihren Nachrichten heute zum Samstag. Erstmal mit einem Aufhänger, vermintes Terrain, verlorenes Land, ein Jahr Minsk II in der Ostukraine. Da sieht man ein Foto, ein Panzer steht im Niemandsland, Granaten werden in die Panzerrohrkammern gesteckt. Von Neurussland ist keine Rede mehr, aber Frieden finden die Menschen nicht. Die Umsetzung von Minsk II kommt nach einem Jahr kaum voran. Nichts Neues aus der Ukraine also? Doch, es gibt was Neues aus der Ukraine. Hat mir vorgestern ein Kumpel erzählt, da hat irgendeine Fußballmannschaft in der Ukraine einen brasilianischen Spieler verpflichtet, weil die aber schon einige Ausländer in der Mannschaft hatten, ging das nicht mehr. Dann hat er die ukrainische Staatsangehörigkeit beantragt und sofort bekommen. Nur haben sie ihn jetzt zum Militär eingezogen. Also das kann natürlich auch passieren. Was für ein schöner Sonntag. Dann gibt es in der Taz einen Kommentar zum Thema Polizeigewalt. Die Zahlen zur Polizeigewalt sind erschreckend. Dennoch gibt es kaum unabhängige Ermittlungen gegen Schläger. Das liegt, so die Taz, am Korpsgeist. Knapp 2140 Anzeigen gegen Polizisten wegen Körperverletzung im Amt, davon nur 33 Anklagen. Solche Zahlen zur Polizeigewalt, deren strafrechtliche Ahndung und dem Missverhältnis zu Bürgern, denen der Vorwurf, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemacht wird, zusammenzutragen, bedeutet mühevolle Kleinarbeit. Ob die Zahlen nun punktgenau stimmen, ist weniger wichtig. In der Tendenz sind sie richtig. Erstmals liegen sie für das Jahr 2014, also nun vor. Das heißt, 2 Jahre zurück. Die Versuche, hier Transparenz herzustellen und zu einer gewissen Waffengleichheit zu gelangen, reichen weiter zurück. Sie beginnen bereits in den späten 1970er Jahren und beginnen mit der Forderung von Bürgerrechtsgruppen wie Humanistische Union und Liga für Menschenrechte nach einer namentlichen Kennzeichnung der einzelnen Beamten. Uniformierte Beamtinnen gab es damals nicht. In der Folge geriet die Kennzeichnungspflicht teilweise sogar zum Gegenstand von Koalitionsverhandlungen. Herausgekommen ist dabei jahrzehntelang nicht allzu viel, so groß war der Widerstand der Polizeigewerkschaften. Zwar ist auch hier unterdessen ein Wandel und neues Problemverständnis entstanden. Dennoch haben die heute bestehenden Beschwerdestellen und internen Ermittlungsdienststellen einen entscheidenden Geburtsfehler. Sie sind zu dicht an der Polizei selbst und an die Staatsanwaltschaften angebunden. Ihnen fehlt die Unabhängigkeit, denn Korpsgeist und berufliche Verständnisnähe mag man bestreiten, aber sie bestehen. Auch Erklärungsversuche, wonach durch personelle Unterbesetzung bei Polizisten die Frustrationsschwelle steigt, sind allenfalls in Einzelfällen richtig. Schläger gehören nicht in den Polizeidienst und müssen konsequent aussortiert werden und das möglichst bereits in der Ausbildung, ebenso wie bei der Bildung von Korpsgeist. Das sagt die Taz in ihrer Ausgabe von heute im Internet. Meine Damen und Herren, hiermit beenden wir offiziell den Katastrophenblock und widmen uns die letzte halbe Stunde ein bisschen dem Kino, ein bisschen der Berlinale. Mit einer gewohnt gewitzten Gala und allerlei Filmprominenz ist am Donnerstag dieser Woche die 66. Berlinale eröffnet worden. Besonders Jurypräsidentin Meryl Streep und Filmstar George Clooney wurden auf dem roten Teppich vor dem Berliner Palast von den Berliner Fans gefeiert. Dort feierte Hail Caesar von den Coen-Brüdern als Eröffnungsfilm seine internationale Premiere. Die Kritiken für diesen neuen Coen-Film waren jetzt nicht so überschwänglich, aber man muss sich selber ein Urteil bilden. Wir können dazu noch nicht viel sagen. Mit großem Staraufgebot und politischer Prominenz haben die 66. Berliner Filmfestspiele also am Donnerstagabend begonnen. An der von Anke Engelke moderierten Festgala nahmen unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters von der CDU und so weiter, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sowie Berlinale Direktor der Festbär Dieter Koslig teil. Dann gab es ordentlich was über Kultur und, wie gesagt, diese super tollen Begrüßungsreden. Da ging es aber immerhin um den politischen Charakter der Berlinale, um da auch einen ganz klaren Trennungsstrich zu ziehen zwischen vielen anderen Filmfestivals, wo es eben um Glamour und ja um Kino geht, aber wo die Politik meistens draußen bleibt. Die Berlinale geht vom 11. bis zum 21. Februar. Es werden insgesamt 434 Filme zur Aufführung kommen. 23 davon werden im Wettbewerb gezeigt. Davon 19 Weltpremieren. 18 Filme konkurrieren um den goldenen und die silbernen Bären. Ich habe hier übrigens das Berlinale-Programm auf dem Tisch. Eine Schülerin, Monze, hat es mir mitgebracht. Ein richtig dickes, fettes, rundes Heft. Mit so vielen Informationen, wir brauchten hier bestimmt 5, 6, 7 Stunden, um nur alles einmal dem Publikum aufzuzählen. Das können wir nicht machen. Wir können aber ein paar Highlights vielleicht nennen. Ich weiß nicht, du hast ja auch mal in Berlin gelebt. Bist du da eigentlich gerne hingegangen zur Berlinale oder hast du da dich beteiligt? Nee. Hat dich nie interessiert? Nee, das war auch teuer natürlich und so Rummel und wenn sich dann alle so schniek machen und sich vor die Kamera stellen oder jetzt solche Prospekte rausgeben, wie du gerade in der Hand hast, auf Hochglanzpapier und so, alles das ist mir so ein bisschen ungeheuer, dieses Ambiente. Filme, Inhalte, klar, das ist Business natürlich auch, das vergessen wir nicht, aber ich spreche über Inhalte und nicht über Glamour. Ich hatte nicht erwartet, Werner, dass du zur Gala gehst und George Clooney oder Meryl Streep die Hand küsst. Oder Claudia Cardinale damals. Kommen wir mal auf deine Generation. Oder Sophia Loren. Aber es geht um Filme. In Berlin konnte man Filme sehen, während der Filmfestspiele, die man sonst nie hätte sehen können. Damals gab es ja nur Fernsehen. Es gab noch kein Internet und es gab Filme, die hätte man wirklich nie mehr im Leben irgendwo auch nur sehen können. Da gab es spanische Filme, Filme aus Südamerika, Filme aus Afrika, Filme aus Russland, die es wirklich nur auf der Berlinale gab. Wir sind oft hingegangen im Februar, war immer eine schöne kalte Zeit. Da hatte man oft Schnupfen, war krankgeschrieben und konnte dann mittags schon im warmen Kino sitzen, sich von der Grippe erholen und ganz tolle Filme sehen. Die Jury hatten wir letzte Woche schon aufgezählt. Meryl Streep und die Margot Zata-Zumbowska, Lars Edinger, Clive Owen und so weiter. Im Wettbewerb nun eine Reihe von Filmen, die können wir nicht alle besprechen, aber ein paar Highlights. Hail Caesar ist, wie gesagt, von den Coen-Brüdern, Joel und Ethan Coen. Darsteller, da gibt es ein richtiges Staraufgebot. George Clooney, wie gesagt, dann die immer überzeugende Scarlett Johansson, dann Tilda Swinton, Frances McDormand, also die Elite praktisch des Hollywood-Kinos, ist in diesem Film vertreten. Hollywoods frühe 50er Jahre. In einem der großen Filmstudios ist Eddie Mannix der Mann für alle Probleme im ganz normalen Alltagswahnsinn. Allerdings gibt es Tage, an denen auch er an seine Grenzen gerät. Als der Star des Monumentalschinkens Hail Caesar entführt wird, die Dreharbeiten unterbrochen werden und ihm gleich zwei sensationshungrige Journalistinnen auf den Fersen sind, behält er die Nerven. Weitere Herausforderungen kommen auf ihn zu und sie erfordern immer außergewöhnlichere Maßnahmen. Aus der Allianz der Coen-Brüder mit George Clooney sind schon einige überdrehte Komödien wie Oh Brother, Where Are Thou und Burn After Reading hervorgegangen. Der einzige deutsche Film im Wettbewerb heißt 24 Wochen. Regie führt Frau Anne Zora Beraschet. In einer der Hauptrollen übrigens Julia Jentsch. Astrid bringt als Kabarettistin die Menschen zum Lachen. Und zwar wird sie von ihrem Mann Markus gemanagt. Die beiden sind ein eingespieltes Team, haben eine 9-jährige Tochter und erwarten gerade ihr zweites Kind. Als sie erfahren, dass ihr Kind nicht gesund zur Welt kommen wird, stellen sie sich zunächst mit großem Optimismus eine Herausforderung, die sie nicht einschätzen können. Doch je näher der Geburtstermin rückt, desto größer werden Astrids Sorgen, die um die Zukunft des Neugeborenen ebenso wie die um Familie und Beruf. Nach vielen Diskussionen und Auseinandersetzungen erkennt Astrid, dass die Entscheidung, die ihr aller Leben betrifft, nur von ihr alleine getroffen werden kann. Ein weiterer Berlin-Film im Wettbewerb. Alone in Berlin. Jeder stirbt für sich allein. Übrigens ein britischer Film mit Emma Thompson und Brendan Gleeson und Daniel Brühl. Regie führt Vincent Perez. Juni 1940 in Berlin. Die nationalsozialistische Propaganda feiert den Sieg über Frankreich, während in einer Wohnküche in Prenzlauer Berg tiefe Trauer herrscht. Der Sohn von Anna und Otto Quangel ist an der Front gefallen. Lange hat das Arbeiter-Ehepaar an den Führer geglaubt und ist ihm treu gefolgt. Nun erkennt es seine Versprechungen als Lüge und Betrug. Die beiden beginnen Postkarten zu schreiben, Zeichen des Widerstands, mit denen sie aufrütteln wollen. Stoppt die Kriegsmaschinerie, tötet Hitler. Unter Lebensgefahr verteidigen sie die Karten in Hauseingängen und Treppenhäusern. Bald sind ihnen SS und Gestapo auf der Spur. Und auch die eigenen Nachbarn können gefährlich werden. Ein britischer Film über den Widerstand in Deutschland während der Nazizeit. So, die drei Filme habe ich kurz angerissen. Die Inhalte, die nächsten werde ich nur nennen. Da gibt es einen Film aus Frankreich, der heißt L'Avenir, Things to Come. Was kommen wird. Dann einen Film Boris sans Beatrice, Boris without Beatrice. Das ist eine französisch-rumänisch-englische Koproduktion, ebenfalls im Wettbewerb. Cartas da Guerra, Letters from War, ein portugiesischer Film von einem gewissen Herrn Ivo Ferreira. Chang Yang Tu, Cross Current, ein Film aus China. Die Sprache ist Mandarin. Vielleicht der Film, der am meisten für Furore gesorgt hat, schon im Auftakt der Berlinale, ist dieser Chirac or Chirac. Das ist der Film von Spike Lee. Mit Nick Cannon, Tanya Paris und Wesley Snipes. Worum geht's? Chicago trägt in der US-amerikanischen Hip-Hop-Szene schon lange den Namen Chirac. Ein Begriff, der darauf anspielt, dass die berüchtigte South Side als Mordhauptstadt der USA gilt. Zwischen 2001 und 2015 starben hier 7.356 Menschen durch Waffengewalt. Eine nationale Notlage, wie Regisseur Spike Lee, den kennt man aus 25 Hours, im Berlinale-Wettbewerb 2003 ausgezeichnet, mit fetten roten Lettern mitteilt. Dabei ist Chirac kein naturalistisches Schicksalsdrama, sondern, Achtung, eine pralle mit Witz, Satire und viel Musik angereicherte Variante von Lysistrata, der klassischen Komödie des griechischen Dichters Aristophanes. Alle klassisch Gebildeten werden sich vielleicht daran erinnern, was da geschah. Nachdem die Straßenkämpfe zwischen den rivalisierenden Gangs, der Trojaner und Spartaner, erneut auch zu Todesopfern unter Kindern und Jugendlichen geführt haben, beschließt eine Gruppe von Frauen, angeführt von der schönen Lysistrata, der immer mehr ausufernden Gewalt mit weiblicher List und Kraft entgegenzutreten. Mit einem Sexstreik wollen sie die jungen schwarzen Männer, darunter auch Lysistratas Freund, den Rapper Demetrius Dupri, dazu zwingen, dem unberechenbaren Hass abzuschwören. Bald geht der Aufruf, den Kreislauf der Rache endlich zu durchbrechen, weit über die Grenzen Chicagos hinaus. Spike Lee hatte ja für Aufsehen gesorgt, als er sich über Hollywood geäußert hat, dass die Hollywood-Kommission, die Oscar-Kommission, rassistisch sei, weil sie dieses Jahr wiederum keine einzige farbige Schauspielerin und keinen einzigen farbigen Schauspieler nominiert hatten zur Oscar-Vergabe. Wir hatten das letzte Woche kommentiert. Weitere Filme, ich kann sie nicht alle aufzählen, das ist einfach zu viel, aber es gibt arabische Filme. Einen, der hat einfach durch seine Handlung meine Aufmerksamkeit erregt. Der Film heißt Eyeda Varet Mishivat. Das ist ein persischer Film. Dann ein italienischer Film, Fuocamare. Dann ein Film aus England, der heißt Genius mit Colin Firth. Dann Helesivi Hivagang Happis. Ein spanisch-englischer Film. Dann Inhebek Hedi, den meinte ich. Der heißt auf Arabisch Hedi. Und das ist ein Film von Mohammed Ben Attia. Und da geht es um die Rolle der Frau in den arabischen Gesellschaften. Und das scheint sehr interessant zu sein. Dann ein dänischer Film, Kollektivist. Ein englischer Film, zum Teil in Maori-Sprache gedreht. Ebenfalls im Wettbewerb. Der Film Midnight Special von Jeff Nichols. Was uns aber am meisten interessiert, vielleicht die Fans des politischen Kinos, da gibt es auf der Berlinale natürlich Sektionen, da gibt es einen neuen Film von Michael Moore. Yeah! Keine Kriegsopfer mehr, kein Kriegstrauma mehr. I have invaded your country. No. Keine Kriegsgefangenen mehr. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. Der Film heißt Where to Invade Next. Wo marschieren wir als nächstes ein? Der Film ist auf Englisch, auf Deutsch, auf Italienisch, auf Französisch, auf Norwegisch, auf Portugiesisch und auf Arabisch. Regie führt natürlich Michael Moore. Es ist ein Dokumentarfilm. Er läuft also in der Sektion Berlinale Special. Wo einmarschieren? Der Oscar-prämierte Dokumentarfilmer Michael Moore bietet dem Pentagon an, ab sofort das Einmarschieren in fremde Länder als Ein-Mann-Armee zu übernehmen. Man sieht ihn hier in Militärkleidung mit einer US-Fahne. Und der Typ macht jetzt Folgendes. Der ist wirklich ein schräger, klasse Kerl. Bei seinem Feldzug folgt der Regisseur Moore drei Regeln. Niemanden erschießen, kein Öl erbeuten und etwas nach Hause bringen, was den Amerikanern nutzt. Also alles, was die anderen Regierungen der USA bis jetzt nicht gemacht haben. Sie haben immer jede Menge Leute umgebracht, haben Öl geklaut und nichts gebracht, was dem amerikanischen Volk nutzt. Denn seinem Recherchevorstoß liegt eine ganz eigene Agenda zugrunde. Michael Moore ist überzeugt, dass Lösungen für drängende soziale Probleme der USA woanders bereits existieren. So sammelt er Beispiele für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen. Die Urlaubsregelung in Italien nimmt er mit nach Hause. Das Schulessen in Frankreich, das Bildungssystem in Finnland, die Vergangenheitsbewältigung nimmt er aus Deutschland mit, die Gleichstellung der Frauen in Island. Gewohnt subversiv, aber auch ausgelassen und fröhlich vertritt der Regisseur von Fahrenheit 9/11 und Bowling for Columbine die Interessen seines Landes. Bei seiner ebenso heiteren wie nachdenklichen globalen Invasion entstand ein Film über die USA ohne eine einzige Einstellung auf US-amerikanischem Boden. In der besetzten Bank ist auch wieder ordentlich Kino dieses Wochenende, Werner? Ja, morgen und zwar wie immer gratis. Und zum Thema, was du jetzt vorher aus Berlin nicht angesprochen hast, da geht es wie den ganzen Monat bei allen Filmen am Sonntag bei denen um Religion. Und diesmal wird der Film gespielt, The Believer. Auf Deutsch könnte das sein, der Gläubige oder sowas. El Creyente auf Spanisch. Und der Film geht zurück auf eine Geschichte, die sich tatsächlich abgespielt hat in 60er Jahren in USA, wo ein junger Mann aus einer jüdischen Familie zu einer Neonazi-Gang stößt und dort und auch zum Ku Klux Klan und dort eine sehr wichtige Person wird. Also das war, was real stattgefunden hat, und jetzt dieser Film aus dem Jahr 2001, Direktor Henry Bean, der verlagert das auf Ende der 90er Jahre und nach New York. Also es geht um diese Geschichte ungefähr. Da wird also dieser als Junge noch von seinen Eltern auf eine jüdische Religionsschule geschickt, ne? Und dann irgendwann nach Diskussion mit dem Lehrer, dann bricht er also mit der jüdischen Religion, stößt zu diesen Skinheads, und jetzt sein Hass konzentriert sich besonders auf die Juden, ne? Dann gibt's einen Journalisten, der weiß, dass er Jude ist, und sagt, er könnte ihn also entlarven, in Anführungszeichen. Und er bestreitet das dann aber, bedroht den Journalisten mit einem Revolver und sagt auch, er würde sich umbringen, wenn dieser Artikel publiziert werden würde. Ne? Und dann zusammen mit diesen Skinheads, dann wollen sie also ein Sprengstoffattentat auf eine Synagoge begehen. Das funktioniert aber nicht. Und in der Zwischenzeit wird aber dann ein jüdischer Bankier umgebracht, ne? Und auf den er selber schon vorher mal einen Anschlag machen sollte, er hat dann aber daneben geschossen, und jetzt wird er, dieser Bankier, aber tatsächlich umgebracht, und weil er eben sehr bekannt geworden ist, wird er jetzt verdächtigt, diesen Bankier umgebracht zu haben. Und jedenfalls kommt jetzt raus die Geschichte, dass er im Grunde, dass er jüdisch ist. Und also das ist natürlich, muss man sich vorstellen, in den USA ein sehr heikles Thema. Ja, der Film hat auch zuerst keinen Filmverleih dort gefunden. Und weil also die jüdische Lobby, und das ist wie ein Sakrileg zu sagen, also du, das ist unmöglich, dass ein Jude Nazi sein kann. Und dann gab es Hinweise darauf, dass der Leiter von diesem Simon Wiesenthal Center dahinter gesteckt hat, hinter dieser Kampagne gegen diesen Film. Am Ende wurde er dann doch aufgeführt in den USA. In Deutschland, glaube ich, kam der nie in die Kinos. Ja. Und so von der Ästhetik her und vom Ambiente her erinnert er sehr stark an American History X, der Film. Obwohl dort natürlich der Hauptdarsteller von vornherein als präsentiert wird mit seiner ganzen Brutalität. Und bei diesem Film Believer, da wird er eher so als intelligenter und gebildeter Mensch dargestellt. Ja. Also ich habe ihn gesehen schon vor längerer Zeit mal. Und sehr empfehlenswert. Morgen Abend um 7 Uhr in der besetzten Bank in Gracia, Travesera 181. Und natürlich alles gratis. Januar 2015. Eine geheime Notiz des Pentagon wurde abgefangen. Alle künftigen Invasionen werden ausgeführt. Von nur einem einzigen Mann. USA! Yeah! Keine Kriegsopfer mehr. Kein Kriegstrauma mehr. I have invaded your country. No. Keine Kriegsgefangenen mehr. Unbelievable. Is this the great big penis competition? I love this. I would have ketchup on everything. Michael Moore, denn wir haben Probleme, die keine Armee lösen kann. I'm going to tell you from my own personal life, abstinence works. This is what American children eat for lunch. Papa, mangeons dans un restaurant ce soir? Oui, papa, dis-nous un deal. Excellent idée, mais demandez à maman d'abord. Ah non, ne parlez pas de restaurant. Pourquoi pas, maman? Voilà le dîner. I'm going to just plant the American flag right here in your living room. Is that okay? Like a hammer and chisel, and we were just, I don't know, there were a couple dozen people here, and we were just like the chisel, and then banging away on this thing, you know? Ja, das war der Trailer, der offizielle Trailer von Where to Invade Next. Wo sollen wir als nächstes einmarschieren? Michael Moore, ein richtiger, guter Gag wahrscheinlich. Dann gibt es noch einen letzten Film, den ich kurz ankündigen möchte. Der ist vom Thema her sehr vielversprechend. Colonia Dignidad. Es gibt kein Zurück. Wir erinnern uns. Chile 1973. Hunderttausende protestieren auf den Straßen gegen General Pinochet, der den regierenden Präsidenten Salvador Allende aus dem Amt geputscht hat. Unzählige Demonstranten werden in den Wirren des Aufruhrs vom Geheimdienst verhaftet, so auch Lena, dargestellt von Emma Watson, und ihr Freund Daniel, dargestellt von Daniel Brühl. Dieser wird noch in der Nacht an einen unbekannten Ort verschleppt. Nach dem ersten Schock versucht Lena herauszufinden, was mit ihm passiert ist. Bei ihrer Suche erfährt sie von der berüchtigten Colonia Dignidad, einer abgeschotteten deutschen Sekte, die enge Verbindungen zum Geheimdienst unterhält. Es geht das Gerücht um, dass auf dem Gelände der Colonia Dignidad gefoltert werde. Völlig auf sich allein gestellt, entschließt sich Lena, der mysteriösen Sekte beizutreten, um so ihren Freund wiederzufinden. Doch schon bald erkennt sie, in welch aussichtslose Situation sie geraten ist. Denn noch nie ist jemand die Flucht aus der Colonia Dignidad gelungen. Der Film kommt am kommenden 15. Februar. Preview in die Kinos und am 18. Februar in die Kinos. Ich war dein größter Fan, du warst mein bester Freund. Es gab bestimmt kein zweites Team wie uns. Denn du warst so besonders, ich immerhin dabei. Du hast alles verstanden. Ich hab's immerhin versucht. Du hattest immer gute Ideen, zum Beispiel in englischen Texten das Wort Pain durch Paint zu ersetzen. Bei Iron Maiden oder Nirvana oder Teenage Fanclub und wo auch immer. Du hast Zusammenhänge verfremdet, du hast Bedeutung verändert. Kommandant Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Und du gingst immer weiter, so wie Kommandant Che Guevara. Ich liebe dich, so wie Kommandante Che Guevara die Revolution. Und ich liebe dich wie die Revolution. Und träumte all die guten Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebe dich, du wusstest immer weiter. Du warst so interessant und so verdammt entschlossen. So unglaublich hart und hast doch Tränen vergossen. Denn dein Herz war so groß und deine Seele so schön wie meine Mutlosigkeit, so weit wie du zu gehen. Wenn ich neben dir stand, hab ich's leise geahnt, dass die Revolution ihre Kinder frisst und mich sicher nicht vergisst. Und wie der Rauch von Zigarren wurde ich verweht. Ich bin dein größter Fan und du der rote Stern, der über mir steht. Che Guevara wusste immer weiter, so wie du. Und du gingst immer weiter, so wie Kommandant Che Guevara. Und ich liebte dich, so wie Kommandant Che Guevara die Revolution. Und ich liebte dich wie die Revolution. Und träumte all die guten Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebte dich, du wusstest immer weiter. wusste immer weiter, so wie du. Träume und von einem T-Shirt mit deinem Gesicht. Ich liebte dich, du wusstest immer weiter. Wir müssen uns verabschieden, Werner. Moment, ich bring noch gerade. Chile vor ungefähr 4 Monaten. Und es ist mein Land geworden. Aber was dieses Land braucht, ist Solidarität. Vencedemos! Ja, ich sage tschüss. Werner, alles Gute. Ja, dann muss ich mich auch verabschieden. Noch eine Sache, du hast ja vorher gesagt mit dem Wetter, dass der Winter, dass vielleicht gar keinen Winter gibt dieses Jahr und dass der praktisch jetzt schon vorbei ist, bevor er hier überhaupt angefangen hat. Aber es gibt Hoffnung. Also ab übermorgen spätestens soll es wesentlich kälter werden. Aber das ist ja umgekehrt mit dem Winter dann, wie bei der Krise. Ne? Die ist nicht vorbei, bevor sie angefangen hat, sondern die hat angefangen, ist aber offenbar nie vorbei. Und also gut, dann habe ich noch ein Problem. Du hast vorher mich darüber aufgeklärt, dass man den Staat nicht beleidigen kann, weil das ja keine Person ist, keine Gefühle hat. Ne? Und ich tue ja so gerne den Staat beleidigen. Und jetzt, wenn der Staat kein Mensch ist, also unmenschlich ist sozusagen, was machen wir denn dann? Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch übrig, Hochverrat zu üben. Das kann man doch begehen am Staat, ne? Jo. Dann machen wir es doch einfach so. Gut, Hochverrat am Staat. Tschüss, Werner, alles Gute. Tschüss. Meine Damen und Herren, auch Ihnen wünsche ich ein wunderschönes Wochenende und ich möchte mir die Parole der Berlinale zu eigen machen. Das Festival findet nämlich in bewegten Zeiten statt. Es gibt die Flüchtlingskrise und gerade vor diesem Hintergrund sei das Berlinale-Motto »Ein Recht auf Glück« hier auch noch einmal gesagt. Ein Recht auf Glück. Seien Sie, bleiben Sie oder werden Sie glücklich. Tschüss, ein schönes Wochenende, bis nächste Woche. Ihr Detlef Jeskans. Agur. Hey! Gib mir die Kamera. Die gehört jetzt mir. Ich liebe dich. Hallo? Was? Es gab einen Militärputsch. Wir müssen weg. Und wo sollen wir hin? Keine Ahnung. In einem Lager im Süden. Komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und wie heißt das? Colonia Dignidad. Das ist eine Art Sekte. Der Anführer heißt Paul Schäfer und hat eine Welt nach seinen Regeln geschaffen. Mitten im Nirgendwo. Und wenn ich da hingehe? Würde ich an ihrer Stelle nicht. Vielleicht kommen sie dann nie wieder raus. Komm rein. Unser Leben hier ist hart und demütig. Wenn du dich uns anschließt, musst du bleiben. So dienst du also dem Herrn? Nein! Du hast bestimmt einen Freund. Jemand, der dich liebt. Nein. Ich hab dich aufgenommen wie eine Tochter. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Los, los! Oh, I see. Zweifel in deinem Herzen, Aufruhr in deiner Seele. Du denkst, dass es ein Fehler war, dass du nicht hättest herkommen sollen. Du bereust. Du bereust zutiefst. Ich bin gekommen, um dich zu finden. Los, los! Niemandsland. Haben Sie schon gemerkt, dass der Januar vorbei ist? Was? Februar? Jetzt schon? Ach, ist ja auch ein schöner Monat. Aber ist einfach gut. Ich hab gerade angebaut, aber es soll nicht sein.